Liebe und ein Leben, unsere Seele und ein Wir. Summerfeed Family, wir sind hier. Es ist Sommer, es ist geil, alle sind wir wieder da. Best Buddies am Start, Malle hart wie jedes Jahr. Schon in der Ecke und isst sich einen Toast. Jetzt hab ich keinen zum Saufen mehr, was mach ich? jetzt bloß. Dann trink ich halt mit euch ein Bier, dann geht's hier richtig los. Wir singen! Schalali und Schalala, wir sind Alkoholiker. Schalali und Schalala, wir alle sind zum Saufen da. Schalali und Schalala, ole ole ola. Schalali und Schalala, besoffen scheißegal. Und wir sind alle stolz auf das, was einmal war. Doch heute ist es geiler als Alkoholiker. Wo seid ihr? Schalali und Schalala, besoffen scheißegal, egal, egal, egal, egal, egal, egal. Alkoholiker. Schalali und Schalala, wir sind Alkoholiker. Schalali und Schalala, wir alle sind zum Saufen da. Schalali und Schalala, ole. Für mich. Gib alles, was du hast. Nacht, Disco Bonanza, ab in die Tanzbar, genieße den Rausch. Dicke Tanz. Im Strobo ist alles erlaubt, wenn keiner schaut, traust du dich auch? Dicke Tanz. Hemd aus, ab in die Leute, entgleiste Gesichter, verfeierte Meute. Dicke Tanz. Sei mit dabei, hier und heute, egal was es kostet, erfüllt deine Träume. Bewege dein Tanzen, wir machen dich sexy und das nur durch Tanzen. Dicke Tanz. Boom boom, du siehst Bombe aus. Boom boom, die Lunte geht nicht aus. Dicke Tanz. Mache den T-Rex und schüttel dein Arsch. Spandex über und raus in die Nacht. Dicke Tanz. Frauen mit Vollbart, Männer mit Schminke, Pool voller Bier, Hilfe, ich trinke. Beer. wir leben jetzt und heute und darauf tanzen wir. Keng, keng, keng, so machen wir und wir hüpfen dazu. Keng, keng, keng, so machen wir und wir hüpfen dazu. Und wir tanzen und tanzen zur Musik. Doch verstehen, ja, denn jeder, der mal hier war, der will nie wieder gehen. Und jetzt heben wir die Hände, wir glauben fest daran. Alle tanzen heute gemeinsam, keiner hindert uns daran. Nein, wir gehen heute nicht schlafen und wir bleiben einfach wach. Es ist diese eine Liebe, egal ob Tag, ob Nacht. Auf die Insel mit dem Flieger, jedes Jahr und immer wieder. Landen, dann geht's ab zum Strand, von der Sonne gleich verbrannt. Dann ein Drink und auf die Piste, krasse Power, ja na siehste. Jeder ist für jeden da, unsere Insel Jahr für Jahr. Alle Hände hoch. Alle Hände hoch. Wir gehen nicht schlafen, bleiben wach. Bali ist da die ganze Nacht. Schlafen, bleiben wach, Bali-Style die ganze Nacht. wir glauben fest daran. Alle tanzen heute gemeinsam, keiner hindert uns daran. Nein, wir gehen heute nicht schlafen und wir bleiben einfach wach. Es ist diese eine Liebe, egal ob Tag, ob Nacht. Ihr seid zu Hause an diesem Ort, große Liebe ohne Wort. Weißer Sand und blaues Meer, hier kommen einfach alle her. Ihr singt zusammen eure Lieder, schneller, lauter, immer wieder. Jeder ist für jeden da, unsere Insel Jahr für Jahr. Alle Hände hoch, alle Hände hoch. Wir gehen nicht schlafen, bleiben wach. Bali ist da die ganze Nacht. Geh nicht schlafen, bleiben wach. Bali ist da die ganze Nacht. Es ist diese eine Liebe, es ist dieser eine Ort. Es stehen überall die Krüge und wir gehen niemals fort. Es sind ganz große Gefühle, die muss man doch verstehen. Ja, denn jeder, der mal hier war, der will nie wieder gehen. Und jetzt heben wir die Hände, wir glauben fest daran. Alle tanzen heute gemeinsam, keiner hindert uns daran. Nein, wir gehen heute nicht schlafen und wir bleiben einfach wach. Es ist diese eine Liebe, egal ob Tag, ob Nacht. Wir feiern hart, wir gehen steil, wir sind einfach super geil. Ich bin einzig, aber nicht artig. Ich bin lieb, manchmal abartig. Ich weiß, ich bin nicht dumm, doch ich scheiß aufs Studium. Immer laut und gut gelaunt. Der Chef, der sagt, jetzt mach doch schon. Ich sag dir, Freundchen, nicht in diesem Ton. Ich hab jetzt erstmal frei und es ist mir einerlei. Kram gepackt und an den Strand. Doch jetzt stehen wir hier am Tresen. Oh, ey, oh. Tun, als wäre nichts gewesen. Oh, ey, oh. Denn jetzt ist unsere Zeit. Da sind wir bereit. Wir feiern hart, wir gehen steil. Wir sind einfach super geil. Es gibt keinen Ort der Welt, der mir ach so gut gefällt. Wir feiern hart, wir gehen steil. Wir sind einfach super geil. Es gibt keinen Ort der Welt, der mir ach so gut gefällt. Mein Konto ist jetzt langsam leer. Selbst Google zeigt mir kein Verkehr. Mein Kumpel trägt den Ring, doch das ist nicht so mein Ding. Doch auf Malle bin ich frei. Du siehst gut aus und schaust mich an. Ich wär so gern dein Supermann. Wir wären ein krasses Team, so wie Bonnie und Clyde. Und zum Strand wär's gar nicht weit. Doch jetzt stehen wir hier am Tresen. Oh, ey, oh. Tun, als wäre nichts gewesen. Oh, ey, oh. Denn jetzt ist unsere Zeit. Oh, ey, oh. Heute, da sind wir bereit. Wir feiern hart, wir gehen steil. Wir sind einfach super geil. Es gibt keinen Ort der Welt, der mir ach so gut gefällt. Wir feiern hart, wir gehen steil. Wir sind einfach super geil. Es gibt keinen Ort der Welt, der mir ach so gut gefällt. Denn jetzt ist unsere Zeit. Heute, da sind wir bereit. Wir feiern hart, wir gehen steil. Wir sind einfach super geil. Es gibt keinen Ort der Welt, der mir ach so gut gefällt. Wir feiern hart, wir gehen steil. Gestern ist schon längst vorbei, bis morgen ist noch weit. Hey, wir leben hier und jetzt, wir leben wild und frei. Haltet eure Zeiger an, friert eure Uhren ein, dass die Zeit nicht gehen kann. Wir wollen noch lang nicht heim. Wir wollen Party, Party, sag, bist du dabei? Wir wollen Party, Party, sag, bist du bereit? Wir wollen Party, Party, das ist unsere Zeit. Seid ihr bereit? Seid ihr dabei? Diese geile Nacht sollte nie vergehen. Dieser Moment soll für immer bestehen. Ja, diese geile Nacht sollte nie vergehen. Dieser Augenblick nie zu Ende gehen. Geilen Tagen wie diesen kennen wir keine Sorgen. Wir feiern ohne Ende, denn schlafen können wir morgen. Wir lieben das Leben und leben den Moment. Alles andere kann warten, gebt uns 100%. Wir wollen Party,